Herzlich willkommen zur Folge, was habe ich gesagt, 24. Und nicht über den Titel wundern von der vorigen Folge. Die Leute, die es gehört haben, wissen es. Auf jeden Fall herzlich willkommen hier auch von Kai, den German Truck Driver, und mir, Rainer, aka Druckverlust. Moinsen. Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat sich jemand für die über den Titel fragt dich irgendeine Frage, Dings, oder wie? Ich guck mal nach. Ich spoiler ja nicht. Deswegen nehme ich jetzt das Handy und guck jetzt nach, ob wir wegen dem Titel komische Post gekriegt haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben anständige Zuschauer. Wollte ich nur mal Zuhörer. Also der Titel von der letzten Folge erschließt sich ja, wenn man es angehört hat, ne? Genau, richtig. Und, ja. Und das macht das Ganze ja dann schlüssig. Heute machen wir übrigens eine kurze Folge, denn ich muss noch was einstellen hier bei mir am Rechner, auch für meinen Livestream. Da hat sich bei Twitch nämlich so einiges geändert. Wir hatten im letzten Meeting, Rainer, wo deine Mods mit dabei waren, da hatten wir drüber gesprochen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, alles fertig einzustellen. Ich möchte mir da ein bisschen Ruhe bei gönnen und das vernünftig einstellen. Und deswegen haben wir heute eine halbierte Folge quasi. Ja, genau. Also nicht böse sein, es wird eine kurze Folge. Und ja, wir haben Post zum Scheißthema. Okay. Zum Scheißthema. Hammergeile Story. Meine Frau und ich haben uns weggeschmissen. Am besten fanden wir den Spruch, wer Vögeln geil findet, hat noch nie richtig... Also, ja, genau. Das hat noch nie richtig gekackt, ja. Ja, Mann. Der kam von dir, ne? Ja. Macht weiter so, steht hier. Wir sollen weiter so machen. Ja, gerne. Also, gerne. Machen wir. Aber tatsächlich drüber nachgedacht, ob wir eine Podcast-Sommerpause machen, hat folgende Bewandtnis. Wir müssen mal gucken. Weil wir haben ja... Also, bei mir nähert sich mein Kühlschrank, wollte ich gerade, wie komme ich jetzt auf Kühlschrank? Achso, weil es so warm heute ist. Weil es so warm ist. Die Termine, es drücken jetzt sehr viele Termine so aufeinander. Mhm. Und ich gehe mal von aus, dass es bei dir auch ist, weil jetzt quasi, also saisonal ist jetzt YouTube Sommerloch angetreten. Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich immer alle zwei Wochen bei mir erstmal ein Video raus, weil es einfach untergeht. Die Leute gucken nicht so viel YouTube und das... Deswegen mache ich alle zwei Wochen jetzt erstmal. Aber wir haben ja zum Beispiel, wir zusammen fahren ja nach Frankreich auf die TwitchCon. Genau, das wird sehr witzig. Das wird sehr witzig. Dann habe ich noch hier so irgendeine Buchung von irgendeiner großen Spedition für einen Live-Auftritt, irgendwie sowas. Das auch übernächsten Monat ist. Und dann habe ich nächsten Monat die England-Reise, habe ich auch. Und es hat damit was zu tun, Leute, nicht, dass ich immer also sonntags habe ich ja dann auch immer Stream und es geht halt darum, meine Kraft ist dann irgendwann am Ende, wenn ich mich dann auch, es ist immer ein ziemliches Geraffel, auf dem Sonntag schnell mit dem Hund raus, schnell was essen, kurz so 20 Minuten hinlegen, dann bin ich mit Rainer Podcast, dann noch kurz was machen, bla bla, dann habe ich Livestream und dann Montag gleich wieder fahren und hin und her und irgendwo brauche ich auch eine Pause mal von dem Ganzen, darum geht es. Ich kenne das. Und deswegen habe ich gedacht, können wir uns nochmal entscheiden, ob wir die jetzt kürzlich irgendwann jetzt einlegen oder das bleibt uns ja überlassen oder jetzt demnächst. Ja. Aber hierbei wäre ich tatsächlich mal für eine Sommerpause. Da wäre ich auch tatsächlich für, weil, wie Kai eben schon sagte, die Termine häufen sich. Ja. Und der Vorteil ist ja, ich brauch's Kai nicht erklären, Kai braucht es mir nicht erklären, wir sind im selben Netzwerk. Also, Ja, genau. Und wie gesagt, dann habe ich ja auch noch einige Dinge vor, dann kommt die Kieler Woche jetzt und all sowas und da will ich ja auch IRL streamen, dann was alles anliegt, ist auf jeden Fall die Gamescom noch, die TwitchCon liegt noch an, die NorthCon liegt noch an, also das ist, also dieses Jahr wird wirklich wild, was Termine angeht. Wird sehr anstrengend, genau, und irgendwo muss ich dann auch irgendwo mal sagen, ey, so, jetzt brauche ich mal 3 Stunden, wo ich einfach nur auf dem Sofa liege oder so. Ja. Genau. Ja, Gamescom, weiß ich nicht, ob ich hingehe. Du gehst hin, ja? Ja, ich gehe hin, ja. Wir kriegen ja vom Netzwerk Akkreditierungskram, Dönekens. Bist wieder in Köln, ne? Ja, genau. Ja, ich muss mal gucken. Ja. Und wird ja auch durchs Netzwerk Unterkunft gestellt und so, falls du es mitgekriegt hast. Ich glaube ja, ne? Ja. Aber das werde ich auch nicht wahrnehmen, weil dann meine Family wohnt da, ne? Das wäre ja ziemlich dämlich, wenn ich dann, da werde ich dann meiner Familie auf den Sack gehen, ne? Die paar Tage. Ja. Auf jeden Fall Heute machen wir eine halbe Stunde nur, weil ich noch andere Sachen machen muss. Und dann überlegen wir, wir haben ja für euch als Schmankerl, da sind wir ja gerade dran, die Mitarbeiterin aus unserem Netzwerk ist jetzt wieder genesen. Gott sei Dank. Ich werde jetzt mal reinschreiben, weil sie hatte mich wegen einer anderen Anfrage angeschrieben gehabt. Das heißt, sie arbeitet wieder. Aber mit den Live-Podcasts ist weiter nichts passiert, ne? Nee. Ich denke, da wird die sich auch nicht zu äußern, bevor sie nicht handfeste Informationen hat, denke ich. Also genau. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall, wenn wir Glück haben, zwei Live-Podcasts, wo wir sind. Das heißt, das wäre dann in der Sommerpause, wo vielleicht wünschenswert, wir wissen nicht, welche Termine wir bekommen, aber wir hätten dann vielleicht in der Sommerpause, und wie lange die Sommerpause dauert, das kann man ja auch nicht sagen, aber da hätten wir dann ja vielleicht zwei richtig coole Termine, die wir euch dann auch noch zuschustern können, aber auf jeden Fall, ja, ist im Moment jetzt gerade alles sehr stressig, ne? Es ist gerade alles sehr stressig. Wenn Rainer jetzt auch viel, ja, siehst du, ich wollte auch IRL live machen, hab's immer noch nicht geschafft, mal die Kameras rauszuholen. Das ist eine Katastrophe bei mir. Also es ist wirklich. Katastrophe. Also, wenigstens in Paris haut das nachher hin, ne? Ja. Ja, also, da kann ich auch mein Handy einfach nehmen. Wir sind ja jetzt auch mit den richtigen Leuten connected, die uns da helfen, was IRL-Streaming angeht und so. Und da mache ich mir mal gar keine Sorgen, glaube ich. Das wird schon laufen. Genau. Ich hatte jetzt auch noch ein Thema vorgeschlagen bekommen bei meinem Instagram. Das schaffen wir heute nicht, weil das einfach dann zu lange dauert. Da geht es um die Gigaliner 60-Tonner-Thematik. Irgendwas war da im Argen. Es ist ja sowieso gerade für die Leute, die fahren. Ich mache das Video auf jeden Fall noch. Ich verspreche es euch. Es ist ja... Also einmal, es kommt ja der Abbiegeassistent-Fahrerseite. Abbiegeassistent-Beifahrerseite haben wir ja. Dann kommt ja die Rückfahrkamera gesetzlich vorgeschrieben. Die kommt ja auch noch. Und da ist ja noch vieles, was da jetzt ab nächstes Jahr der erhöhte Stundenlohn auf 14 Euro. Und da ist ja viel, was wir noch besprechen müssen oder sprechen können. 60 auf Landstraße, habe ich gesehen, haben wir gefrühstückt beim letzten Mal. Ja. ESC, da wärst du gut im Thema. Das hatten wir noch, haben wir aufgehört in der letzten Folge. Was hast du denn zum ESC-Thema zu sagen, wenn ich fragen darf? Was ich zum ESC-Thema zu sagen habe? Ja. Ich habe eine Vermutung, dass das mit Deutschland tatsächlich irgendwo ein bisschen Absicht ist. Keine Ahnung, kommt mir das nur so vor? Habe ich tatsächlich, also, habe ich auf meiner Facebook-Seite einen Post gemacht, der wurde starker Zuspruch gekommen, ja. Ja, ich finde, wir können ja machen, was wir wollen. Wir sind immer ganz unten angesiedelt. Egal mit was. Lass mich anders formulieren. Deutschland ist ja der Meinung, wir können machen, was wir wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass alle Nachbarstaaten und Europa das für gut befindet. Das ist doch ganz einfach umrissen. Ja, genau. Eigentlich ja, ne? Ich finde es schade so ein bisschen, ne? Das hat nichts mehr. Musikalisch. Der ESC hat sich so stark gewandelt, ne? Über die Jahre. Es fing doch aber auch daran schon an, wo ich das mal geguckt habe. Ich habe mal 2 Jahre hintereinander das geguckt. Meine ich mich zu erinnern, so gefühlt. Und es fing doch schon damit an, dass befreundete Nachbarstaaten sich immer die 12 Punkte gegeben haben. Ja, das war aber schon eh und je so, ne? So, genau. Also, und da fing es ja schon an, dass das hier so Zuschusterei ist. Ja? Und dass wir europatechnisch nicht mehr so gut angesehen sind, das sehen wir anhand Äußerungen anderer Außenminister oder Politiker aus anderen Ländern. Zitat österreichischer Politiker im österreichischen Parlament, der, bitte nagelt mich nicht auf den O-Ton fest, aber er sagte, wir können ja hier in Österreich froh sein, dass die Deutschen die Annalena Baerbock, den Habeck und den Lauterbach als Politiker und Minister haben, sonst hätten wir die dümmste Regierung in ganz Europa. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist Originalton, kannst du, wenn du ein bisschen Google-affin bist, kannst du es dir raussuchen. Das war der Originalton. Ja. Die Österreicher sind froh, dass wir in Habeck, eine Baerbock und Ricarda Lang und den Lauterbach haben, sonst hätte die österreichische Regierung die dümmste in ganz Europa. Perfekt. Aber jetzt mal eine andere Frage. Meinst du, er hat damit recht? Ja. Hat er, ne? Ja. Ist so. Weil das Ganze, diese Klimakleberei, dieses Ganze, also wie gesagt, wie es viele schon gesagt haben, jetzt kommen wir vom ESC weg. Ganz kurz noch zum ESC. Was mich beim ESC genervt hat, ist diese anti-deutsche Haltung. Es nervt mich wirklich. Wir sind ja nun mal ein Land, wo du nicht an jeder Ecke eine Deutschlandfahne schon wehen hast. Muss auch nicht. muss auch nicht wie in Amerika, dass es voll beflaggt ist. Das muss nicht sein. Aber diese antideutsche Haltung, die immer ausgestrahlt wird, obwohl man eigentlich stolz auf die deutsche Flagge, wenn man die Geschichte der deutschen Flagge, der aktuellen deutschen Flagge, ja, nicht die früheren, sondern die aktuelle, die Geschichte da mal ein bisschen hinterkommt, dann kann man stolz auf diese Flagge sein, weil viele Menschen für die Demokratie gestorben sind. Ja. Und für diese Freiheit, die wir haben. Und dann nervt es mich umso mehr, also alle Länder in der ESC kommen mit ihrer Landesfahne raus, weil es da auch Länderkämpfe gibt, also man kämpft für das Land und wir kommen mit einer Regenbogenfahne raus. Ja. Und abgesehen von LGBT und Regenbogenfarben und bla bla, ich habe da absolut überhaupt nichts gegen und jeder kann seine Sexualität und seine Geschlechter meinetwegen frei wählen, wie er will. Man kann es morgen wegen DAX sein und übermorgen kann es meinetwegen Habicht sein. Ist mir egal. Mir geht es einfach nur darum, dass man auf Krampf gegen das eigene Land boykottiert und das nach öffentlich immer zeigen muss. Also sie wussten ganz genau, jeder kommt mit der Landesfahne raus, wir machen das nicht, weil wir halten nicht die Deutschlandfahne hoch, wir halten die Regenbogenfahne hoch. Aber diese Nationalfahne von diesem Land ist immer noch die Deutschlandfahne und nicht die Regenbogenfahne. Und man kann ja, sie hätten sich auch meinetwegen eine Regenbogenarmbinde und bla bla, aber dieses auf Kampf provokativ immer die Deutschlandfahne weg, immer weg, auf gar keinen Fall für Deutschland sein, das nervt mich, das fuckt mich richtig ab. Ja, ja. Es fuckt mich wirklich ab, weil so schlimm ist unser Land nicht. Wir haben nur gerade Idioten an der Macht. Das stimmt. Das Problem ist ja, wenn man doch so unzufrieden ist, ja, warum bleibt man dann noch hier? Weißt du, was ich meine? Das ist genau derselbe Grund, warum die Türken in Deutschland Erdogan wählen, aber dann nicht in der Türkei leben. Ja, das ist genau derselbe Grund. Sorry, dass ich das so sage. Das ist so. Das ist mir auch ein Rätsel tatsächlich, ne? Ja, weil wobei der in der Türkei selber gar nicht so einen harten Zuspruch hat. Eben nicht, genau, das ist der Punkt. Hier in Deutschland, ne? Genau, so, das ist der Punkt. Weil du kannst hier die schönen, freien, demokratischen Rechte genießen, du darfst in diesem Land alles sagen, du darfst also fast alles sagen, du darfst fast alles machen, du hast dein Demonstrationsrecht, also wenn viele mal sagen, wir haben ja keine Demokratie, das ist falsch, wir haben nicht mehr die gesunde Demokratie, das muss ich ganz ehrlich sagen, also so richtig gesund ist es nicht mehr. Aber wir haben immer noch die Demokratie zu sagen, unsere Politiker sind einfach scheiße. Jetzt stell du dich doch mal am Bosporus da, keine Ahnung, hin und steh mal einen halben Tag da und sag, Erdogan ist scheiße. Mal gucken, wie lange du da stehst. Nö, nicht lange. Genau. Zur Not würde in Deutschland die Polizei kommen und würde dich beschützen vor Gegendemonstranten. In der Türkei kriegst du auf die Fresse. Und zwar von allen. Das ist aber, glaube ich, auch in jedem anderen Land so. Ne? Ja, das, genau. So, und dann sitzen sie hier und wählen dort den Erdogan. Wobei viele der Türkinnen und Türken, gerade die jungen Generationen, sehr westlich orientiert leben wollen. Und die wollen halt nicht mehr so hardcore und religionsmäßig bla bla. Ich war ja nun zweimal in der Türkei und habe mich auch mit Leuten da unterhalten. Und die sind einfach froh, dass auch die Mädels so rumlaufen können, wie sie rumlaufen. Und was auch immer. Also Religion kann jeder so ausleben, wie er möchte. Aber so die politische Ebene wollen die das halt nicht mehr. Und dann kommen welche aus dem Ausland wählen für die, die da leben. Jemanden, der das konservative Politische befürwortet. Das ist, wo ich meine Schwierigkeit tatsächlich mit habe. Ne? Also, wenn die Ausländer, die hier in Deutschland leben, wählen für das Land, in dem sie leben, dann habe ich damit weniger ein Problem, als wenn sie für ein Land wählen, in dem sie nicht mal annähernd anwesend sind. Geschweige denn da wohnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe auch den Sinn. Ich habe so ein kleines bisschen immer so ein bisschen Magenschmerz mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft, weil ich so der Auffassung vertrete, das kann mich auch jeder gerne umstimmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wandere jetzt aus nach Kanada und ich behalte meine deutsche Staatsbürgerschaft, dann komme ich irgendwie nie richtig an, weil ich immer im Grunde genommen auch für mich selber bleibe ein Deutscher, weil ich einen deutschen Pass habe. Ja, ja. Wenn ich dann aber auch irgendwann den kanadischen Pass angeboten bekomme und nehme den an, dann bin ich für mich auch im Herzen ein Kanadier, dann habe ich das mit dem Deutsch irgendwie so weg. Aber ich finde, man integriert sich nicht vollständig, wenn man immer als Backup ein zweites, beziehungsweise das Heimatland hat, wenn das eigene Land, wo man sein Leben verbringen will, irgendwann von Arsch geht. Dann sagt man, okay, tschüss Deutschland, ich gehe wieder zurück nach da und dahin. Ja, ja, und ich hatte sehr lange die doppelte Staatsbürgerschaft. Was warst du denn? Hä? Niederländisch. Ah, okay. Also ja. bis 89 zumindest und dann nur noch Deutsch. Ah, okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, du hast ja auch eine Intention gehabt, warum du sagst, es ist natürlich, du gibst was aus deinem Herzen irgendwie weg, so, kann ich mir vorstellen. Aber du musst ja für dich eine Intention gehabt haben, warum du gesagt hast, okay, jetzt will ich Deutscher sein. Es war eigentlich tatsächlich die Bundeswehr, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte dahin, Und zu dem Zeitpunkt konntest du mit einer doppelten Staatsbürgerschaft da nicht hin. Und das war der Grund. Letztendlich. Also total banal. Mein Papa war sauer, klar, so, Ja. aber er hat's nach einem Jahr hat das begriffen, so, es war okay. Es war okay. Ja, es wird auch immer mehr, es wird auch immer mehr kommen, dieses, also wir sehen ja, dass Europa sich komplett wandelt gerade. Es wird eher alles nationalitätsmäßig, was auch eine große Gefahr werden kann. Also du siehst, welche Parteien auch gerade bei euch sage ich schon, du bist ja jetzt Deutscher, aber was da im ehemaligen Heimatland Niederlande an der Macht ist, ist da, glaube ich, auch die konservativen Rechten, glaube ich, oder? Sind da Das weiß die, ich tatsächlich also gar nicht. Dänemark auf jeden Fall, glaube ich, ne? Ne, Belgien, sorry, Belgien. Oh Gott. Ja. Ja, Und in. da müsste ich mal ein paar Zuschauer von mir fragen, weil ich habe tatsächlich Zuschauer aus den Niederlanden und einer ist auch sehr aktiv hier bei mir im Discord und all sowas. Mit dem kann man sehr gut diskutieren und ich glaube, den frage ich mal so. So auf die politische Ebene haben wir uns noch nie unterhalten. So. Gar kein Eigentlich Problem. geht es meistens über IT. Ja, nee, gar kein Problem. Aber es geht ja in anderen Nachbarländern, Polen hast es ja auch, Frankreich braucht jetzt wahrscheinlich den dritten oder vierten Anlauf, bis die, wie heißt sie denn, die von den Rechten in Frankreich dann an die Macht kommt. Die wird auch dran kommen, das ist Frage der Zeit. Es wandelt sich halt alles so, weil glaube ich, also ich habe auch mal ein bisschen ein Problem damit, wenn auf der EU auch, also keine Ahnung, also die Grünen sind ja ein Vorreiter dafür, uns das Leben zu erklären und zu sagen, wie wir zu leben haben. Das finde ich ganz furchtbar. Das hat eine Reporterin mal den Habeck gefragt vor kurzem, dass die Grünen ja dafür bekannt sind, uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben. Und ob die Grünen der Meinung sind, dass das so richtig ist. Und dann hat er gesagt, nein, wir wissen es einfach besser. Ach so, Das ja war seine gut. Antwort. Er weiß es einfach besser, wie ich zu leben habe. Ich sage ihm mal ganz ehrlich, das geht der Ricarda Lang, das geht den Habeck, das geht jeden Scheißpolitiker. Scheiß meine ich damit nicht Diskriminierung, sondern ich meine es einfach im Wortslang aus. Es geht jedem Politiker einen Scheißdreck an, wie wann ich wo in Urlaub fliege, fahre und wie oft und wie lange. Das geht denen einen feuchten Kehricht an. Wenn ich es bezahlen kann und das Angebot ist da, mache ich das. Und Ja. das Ding ist, Rainer, mein Problem ist einfach, dass wir eine deswegen so starke Nation innerhalb von Europa sind, aufgrund unserer industriellen Wirtschaftskraft. Und was wir jetzt gerade machen, ist das Ganze abschaffen und schwächen. Und dann haben wir nicht mehr so viel zu sagen in Europa. Weil Ja, dann aber die. das sage ich doch schon seit Jahren, dass Deutschland sich abschafft. Ja, Also, jetzt machen wir hier mit voller Fahrt. Volles Rohbonanza. ja, na klar. Und ich hatte jetzt ein. Wenn wir. Hab jetzt. Kann ich nur auf eine politische Quelle beruhen. Ich habe jetzt nicht gegengeprüft, okay? Wenn wir in Deutschland, die für 2% des CO2-Ausstoßes auf der ganzen Welt zuständig sind, 2%, und wollen ja jetzt Beispielnation werden für die ganze Welt, dass ein Industrieland komplett klimaneutral werden kann. Das ist ja der ganze Grund, warum wir den ganzen Zirkus hier machen. Und wir sind aber nur für 2% verantwortlich. Als Vorbildnation, so sagte Frau Ricarda Lang das. Vorbildnation Deutschland. Die Zeiten sind vorbei. So, wenn wir es jetzt schaffen würden, klimaneutral zu werden, ja, dann Cool vermindern. wär's. Also ich würde es feiern Ja, pass auf, tatsächlich. dann mindern wir den Treibstoffausstoß. Also dann sorgen wir dafür, dass 0,00056% weniger Treibstoff, CO2-Ausstoß verursacht wird. 0,00056. Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Die rechnen das ja auch pro Kopf, ne? Und Ja. nicht pro Quadratmeter oder so. Ja, aber wie viele Quadratmeter haben wir denn? Das ist ja so, wie groß sind wir ja nun auch nicht, ne? Für einen kleinen Nee. Fliegenschiss. Das wird ja, deswegen sage ich ja, der Schadstoffausstoß wird ja pro Kopf gerechnet oder umgerechnet. Ja. Und da sind wir schon ziemlich weit vorne in der Welt, tatsächlich sehr weit Aber vorne. glaubst du Also. denn, es ändert wirklich was daran, wenn aufstrebende Nationen, sowas wie Brasilien, Indien, China und so weitermachen, wie Ja. sie jetzt machen? Meinst du, das interessiert das Klima, was wir in Deutschland dann nicht machen? Meinst du, da ist. Nee, aber es ist ja aber auch kein Grund zu sagen, Ja. so, wir machen nichts, weil die anderen ja auch nichts machen. So, das ist ja so das Denken des, ich sag jetzt mal, normalen Durchschnittsdeutschen, so, ne? Und Der Grün wählt. weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Grünen sind, aber ich habe so das Gefühl, so denkt jeder irgendwie. Ich Oder bin so gut wie jeder. voll dafür, dass du auch sagst, man muss ja anfangen. Man kann ja nicht sagen, okay, weil nur weil es so wenig bringt, machen wir nichts. Ich verstehe, was du meinst, ne? Ja. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du es, und das ist der Grund, warum jetzt alles einbricht und warum die Grünstimmen immer weiter runtergehen und bla bla. Es liegt einfach daran, dass es, wie Experten schon lang gesagt haben, es würde Deutschland überfordern. Wir würden uns damit ruinieren. Und es ist uns Deutschland nicht dabei geholfen, wenn wir uns ruinieren. Und wir haben gezeigt, dass man es doch nicht hinkriegt. Also nicht. Aber wir sind ja zum Beispiel auch, was Klima angeht, in Europa Schlusslicht tatsächlich, ne? Also da ist aber glaube ich auch mit auf Jahrzehnte zurückgerechnet auch der Zweite Weltkrieg mit dran schuld, ne? In dieser prozentualen Rechnung, richtig? Ich weiß nicht genau, wie weit die zurückrechnen. Ich glaube, ja. Ich denke mal, ab der Industrialisierung. Industrialisierung, ja. Irgendwie so. Industrialisierung, ja, klar. Also da haben wir natürlich 1860 irgendwann. Ja, das ist der CO2-Fußabdruck, der zurückgerechnet wurde. Und da ist auch der Zweite Weltkrieg und Erste Weltkrieg auch mit eingerechnet. Das ist ein bisschen unfair. Richtig, ja. Ich weiß nicht, ob das unfair ist. Also um genaueres Ergebnis zu bekommen, müsste man das schon mit reinrechnen, denke ich. Also, ja, aber Reinhard, wir können es ja nicht mehr rückgängig machen. Nein, du kannst nichts mehr rückgängig machen. Wir können auch nicht minus CO2-Ausstoß sparen, damit wir den zweiten und ersten WK wieder rausgerechnet kriegen. Das ist aber bei Frankreich genauso. Und die sind vor uns tatsächlich. Weit vor uns. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Aber die Art, wie es gerade versucht wird zu machen, das ist der nächste Punkt. Okay, die Art und Weise. Aha. Wenn wir uns darauf einigen können, das wäre super. Wobei ich es immer gut finde, wenn jeder seine eigene Meinung hat. Und das ist auch löblich. Die Art und Weise, mit der Brechstange das jetzt durchzupauken, was allein unsere Strompreise kosten und was es in anderen Ländern kostet und wie viel Belastung willst du noch haben und es geht nicht mehr. Ja, das ist so. Also die Art und Weise, wie unsere deutschen Politiker da vorgehen, das ist definitiv die falsche. Da bin ich absolut dabei. Ne? Warum macht man das nicht so? Warum guckt man sich nicht in den Vorreiterländern einfach mal an, wie haben die das gemacht? Wie haben die das umgesetzt? Und wie kann man das denn auf unser Land umlegen? Das tut aber niemand. Egal in welchem Thema, ob wir jetzt Klima nehmen oder sonst irgendwas, Straßeninfrastruktur, was weiß ich, das machen die nicht, ne? Und ich weiß einfach nicht, warum. Warum? Das geht mir nicht in den Kopf. Haben wir doch bei der Maut auch nicht gemacht, Rainer. Richtig. Das nächste Thema mit der Maut genauso. Diesen anstatt sich das in anderen Ländern mal anzugucken. Ja. Weißt du, was ich auch feiern würde? Ich würde zum Beispiel, in der Türkei hat das zum Beispiel, das könnte vielleicht auch kleinen Müh zum Klimaschutz beitragen. Ja. In der Türkei zum Beispiel und in anderen Ländern gibt es an den Ampeln der Countdown, wann es wieder grün wird. Mhm. Und wann es von grün auf rot umspringt. Da ist ja so ein Timer, der da runterzählt an der Ampel. Kennst du die? Das kenne ich von Portugal tatsächlich, ja. Genau. Das würde vielleicht auch schon helfen, weil dann kann man sich darauf einstellen. Du fährst auf diese Ampel zu und du siehst, in 5 Sekunden schaltet das Ding auf rot. Okay, dann kannst du einfach vom Gas gehen, rollst aus. Wird auch schon ein bisschen was. Kennst du dieses Wellenzeichen, das grüne Wellensymbol? Wir haben das in Deutschland ein, zweimal, dreimal. So. Das würde auch helfen. Dann kannst du nämlich deine Geschwindigkeit tatsächlich anpassen und hast grüne Welle, brauchst nicht bremsen, brauchst nicht anhalten, was auch bestimmt förderlich ist fürs Klima. Das waren die, ist ja keine Ampel, eine Ampel ist ja mehrfarbig, sondern es ist so, richtig, so, ein, genau. So eine Geschwindigkeitsanzeige, 40, 60, 80 oder was das da ist. Genau, und die wird immer angepasst, je nach Verkehr. Haben wir hier in Göttingen anscheinend an der Hauptverkehrsstraße, ich muss nochmal gucken, aber ich meine, sie sind weg, die hatten wir mal. Wir haben keine in Kiel, also nicht, dass ich wüsste. Okay, wir hatten welche in Göttingen, das ist bei uns nennt sich das die Kasseler Landstraße, die geht so einmal quer durch, von der Autobahn kommt die und da war tatsächlich, wir hatten lange Zeit immer 60, die Kasseler Landstraße, jetzt ist das auf 50 reduziert worden, aber ich erinnere mich noch, da stand dann zum Beispiel 40, wenn du 40 gefahren bist, bist du komplett mit grüner Welle einmal durch. Bist du schneller gefahren, standst du irgendwann vor einer roten Ampel. Das war auch geil, ist bei uns aber, glaube ich, auch abgebaut worden, weil durch die vielen Ampelschaltungen wird diese grüne Welle, so hat es mir mal, ist leider schon verstorben, Peter hieß der hat hier bei den Verkehrsbetrieben hier gearbeitet, der für diese Dinger zuständig war, der hat gesagt, diese grüne Wellen-Algorithmus funktioniert nicht mehr, weil zu viele Zwischenampeln eingeschaltet wurden, die dann einfach dafür sorgen, dass dieses grüne Welle nicht mehr funktioniert. Ich glaube, deswegen ist das weg. Ah, okay. Ja. Also, so sagte er es mir damals, aber schon ein paar Jahre her. Aber auch solche kleinen Sachen, und genauso wie du auch zu Recht gerade bestätigt hast, das mit der Maut. Alter, wir gucken, warum machen wir das nicht so wie in Österreich oder in anderen Staaten? Nein, da bauen wir die großen Mautbrücken für Millionen, Abermillionen. Und was bringt's? Das ist genau. Und wir haben keine PKW-Maut, weil es auch von Anfang an scheiße konzipiert wurde. Es gab denn so zwei, drei Firmen, die sich darüber gefreut haben, dass wir das so gemacht haben. Ne? Ja. Aber so die allgemeine Masse hat davon nichts. Gar nichts. So, das ist halt so. Ne? Nee. Ich verstehe es nicht. Und jetzt geht die Diskussion ja wieder los. Du hast es bestimmt mitgekriegt mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung hier und da. Ja. Junge. Da habe ich auch schon zu gesagt, und ich glaube, du kannst mich da bestätigen, die wenigsten wird das jucken, wenn wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn haben, was weiß ich hier, 130 km/h. Weil, jetzt ehrlich, Kai, wie viele Heizer, in Anführungsstrichen, beobachtest du so während deiner Tour? Es sind tatsächlich geschwind wirklich wenige. Mhm. Und explizit kommt noch da on top um drauf, was immer nicht miterzählt wird. Du kannst so gut wie gar nicht mehr dein Auto ausfahren. A, wegen der Verkehrsbelastung und wegen den Baustellen und Geschwindigkeitseinschränkungen, die wir sowieso schon haben. Hier, Kiel Richtung Dänemark, kannst du Vollgas geben. Immer. Auch mittags um 12. Ja, weil da keiner hinfährt. Ja. Genau, nach Dänemark will keiner. Nein, wir lieben euch Dänen. Dänen lügen nicht. Ja, natürlich. Nein, aber du kommst doch, wenn du mal kurz, ich als Motorradfahrer, wenn ich auf der Autobahn, da haben wir so zwei, drei kleine Teilstücke, dann gehe ich schon mal auf 250, einfach wegen der Beschleunigungsmäßig. Aber nach 5 Minuten muss ich eh wieder abbremsen, weil dann eh wieder 120 oder 130 ist. Ja. Deswegen sage ich, ich habe gesagt, die meisten wird das gar nicht jucken, nur die das juckt, die paar, geschwindend wenige, ja, die schreien halt sehr laut. Und das ist das Problem. Ne? Das ist das Problem. So. Aber die wollen ja auch auf Landstraße auch nur auf 80 runter, ne? Das halte ich allerdings wieder für absoluten Schwachsinn. Ja, dann lass uns LKWs doch dann nur 40 fahren. Das wäre doch geil. Das ist eine gute Idee. Dann kriegen wir auch mal die Fahrzeit voll. So. Ja, die Fahrzeit kriege ich voll. Ich bin immer am Limit, mein Lieber. Ach so. Ja. Ich brauche 4 Stunden, 15 Minuten zum Kunden runter. Ja, wir haben ja auch so eine Tour, ne? Also die Nörten-Tour, da darf nichts dazwischen kommen, ne? Da brauchst du auch 4 Stunden 15 von Neumünster nach Nörten-Hardenberg. Ja. Und wenn da auch nur ein Stau dazwischen ist, bist du am Arsch, ne? Ich habe auch. Voll. Wenn dann Umleitung kommt, dann bin ich schon am denke, oh je. Aber gut, es ist halb so wild. Wenn du nie und denk, dann fahre ich mal 20 Minuten drüber, mache einen Ausdruck und leg das Thema, der Rest ist egal. Ja, machen wir genauso. Machen wir ganz genauso. Aber lass uns ganz kurz noch in den letzten 3 Minuten. Ja. Ich habe jetzt wieder irgendwo gelesen, ich habe es auch gepostet auf meiner Facebook-Seite von den Grünen, ich weiß nicht, wie sie heißt, 25 Jahre, fordert endlich die 4-Tage-Woche. Ja. Die Menschen auch mehr Zeit für Familien haben. Da kann ich auch eine Menge zu sagen. Mit der Thematik habe ich mich tatsächlich sehr stark beschäftigt, ob du das glaubst oder nicht. Also mit der 4-Tage-Woche. Wollen wir es aufs nächste Folge verschieben, oder wie? Oder das schaffst können du das, wir gerne machen. Oder schaffst du es, sagen, komm, schaffst du es in 5 Minuten? Ich kann es auch kurz anreißen. Los, leg los. Wir führen es in der nächsten Folge weiter aus. Und komm, zwar, bevor die Leute den meisten Bereichen ist die 4-Tage-Woche viel produktiver als die 5-Tage-Woche. Das ist von mehreren unabhängigen Universitäten in der Studie gecheckt worden. Mhm. Und viele Testmodelle, unter anderem auch in Deutschland, waren alle erfolgreich. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, du kannst es nicht auf verallgemeinern. Das heißt, es gibt immer noch 30% der Jobs, wo du diese 4-Tage-Woche nicht umsetzen kannst. Genau. Ja. Unter anderem wir. Du kannst es zwar in Schichtbetrieben realisieren, in Schichtarbeitszeiten, aber im Grunde genommen gibt es Berufe, in denen das nicht geht. 30% übrigens, davon reden wir hier. So, und das Ganze können wir gerne weiter ausführen, weil wie gesagt, in dem Thema bin ich voll drin, da bin ich mega drin. So, und aber ich wäre ganz klar dafür. Ich bin auch ganz klar für eine 4-Tage-Woche, weil ich habe das gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang ich sag jetzt einfach mal 70% meines Lebens dieser LKW-Branche gewidmet und hab langsam echt die Schnauze voll und möchte ein bisschen mehr Freizeit haben. Ja. Deswegen bin ich und auch ganz. Vor allen Dingen, es geht ja da um die Produktivität, um das, was am Ende dabei rauskommt. Und jeder Firmenboss wird sich hinstellen: Ey, wenn ich doch mehr rausbekomme bei einer 4-Tage-Woche anstatt bei einer 5-Tage-Woche, warum soll ich meine Leute 5 Tage die Woche arbeiten lassen? Du könntest dir auch mehr auf Teilzeit machen. Das Problem ist halt, wir haben halt nicht genug Fahrer dann mäßig. Ja, das ist das Problem, genau. Aber, nur ganz kurz. Sagen wir mal, wir sind, gehören zu diesem prozentualen, also hätten wir jetzt vernünftigen Lageristikbetrieb wie vor 20 Jahren, also Lagerbetrieb, nicht Lager auf der Straße, sondern Lager tatsächlich in Lager, wo sie eigentlich hingehören, dann wäre das bei uns mit einer 4-Tage-Woche auch möglich. Das wäre realisierbar, genau. Aber wo das Personal? Wo? Also, genau. Wo? Das ist das Problem. Ja, ja. Und das Personal, das aus Ausland hierher gekarrt wird, muss erstmal Bock haben, hier zu arbeiten bei den Bedingungen. Also, so alles doll ist ja nicht mehr, ne? Nee, das war mal. So, genau. Und was ich dann mal sagen würde, selbst wenn wir jetzt zu dieser prozentualen Gruppe gehören, wo das nicht realisierbar ist mit den 4-Tage-Woche, dann erwarte ich aber einen Ausgleich. Wenn unsere Jungs und Mädels 60 Stunden in der Woche arbeiten oder 50 Stunden in der Woche und andere arbeiten halt nur 4-Tage-Woche, dann erwarte ich bei uns das Big Money. Das muss sich doch rentieren, dass wir durchziehen. Das muss sich lohnen, ja. Aber das wird bei uns nicht passieren. Nein, wir wirtschaften uns da eh runter. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich rede von der Transportbranche, ich rede von unserer Dings. Würde ich aussteigen. Also ich sag dir, ich würde aussteigen an dem Punkt, wo ich es mitkriege, andere Jobs haben 4-Tage-Woche und ich ja jetzt nicht mehr, aber ich müsste jetzt 60... Vor allen Dingen überleg mal, was das für die Fahrzeiten bedeuten würde und die Schichtzeiten. 4-Tage-Woche. Das wäre unfassbar. Das wäre ein Träumchen. Es würden so viele, ich weiß, in den Facebook-Kommentaren schnappt bei mir auch, ich will 5 Tage arbeiten und ich will die ganze Woche weg sein und bla hin und her. Ey, ich habe das auch immer geschrien, bis ich den Luxus erkannt habe, dass ich auch mal zu Hause bin und lange zu Hause bin. Und wisst ihr, wie schön das ist, wenn ihr einfach mal auf dem Sofa sitzen könnt und ihr könnt euch, keine Ahnung, eine Serienstaffel einfach mal reinziehen, ohne zu gucken, okay, wann kommt mein Schichtpartner an, in 3 Stunden, ich muss wieder los oder ich muss Sonntagabends wieder los hin und her. Ihr entwickelt ein ganz anderes Lebensgefühl, was ihr verlernt habt, in der ganzen Zeit in dieser LKW-Bubble zu leben. Ihr habt es verlernt, mal frei und Freizeit zu genießen. Ich auch, übrigens. Der Punkt bei mir war erreicht, als ich gemerkt habe, dass mein Freundeskreis sich von 100% auf 10% reduziert hat. Ja. Egal, wann sie dich gefragt haben, so Zeit, dass du gesagt hast, du musst arbeiten. Ist so, ne? Ja, genau. Ja. So, also, na klar, fand ich es auch immer geil, so von wegen, ja, geil, komm raus, noch eine Woche und noch eine Woche und hier und da. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo auch wirklich jeder Volldepp merkt, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Nee, ist es auch nicht. So. Ich habe das jetzt vorgemerkt, Leute. In der nächsten Folge, wenn wir noch eine machen vor der Sommerpause oder so, dann gehen wir dann widmen wir in der nächsten Folge mal die 4-Tage-Woche. Ich habe es reingeschrieben gerade, ESC hake ich ab, weil das ist eh für den Arsch. Ja, ESC ist nicht mehr lohnenswert. Also wenn ich mich, um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich weiß, viele regen sich immer auf über diese Boomer-Sprüche, aber der ESC war vor 20 Jahren 1000-mal geiler, als er jetzt ist. So. Ja, wie gesagt, ESC ist für den Arsch und ich glaube auch, die letzte Gruppe, die da aufgetreten hat, hat damit auch kein Problem. Glaube ich auch nicht. Nee, da steht Arsch auf ganz hohen. So, jetzt haben wir aber schon wieder 4 Minuten. Ich muss ein bisschen provozieren, Mann. Ja, weiß, ein bisschen sticheln gehört ja, dazu. Ja, die sind doch, glaube ich, alle so bisexuell. Sind eine Regenbogenflagge, dann haben die auch kein Problem mit Arsch. Genau. Ja, also, was los? Ich glaube, die Zugfahrt wird witzig. Oh, die Zugfahrt wird, die Zugfahrt, eins fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja. Okay, Leute, dann machen wir jetzt unsere halbe Stunde, dann kann ich Rainer jetzt nochmal 1-2 Sachen kurz fragen und dann muss ich sowieso hier ran an den Dings, an den Speck. Genau. Seid nicht böse wegen der Sommerpause. Und noch haben wir nicht angefangen. Vielleicht machen wir noch eine Folge nächste Woche. Genau, noch haben wir nicht angefangen, aber wir geben euch noch genau Bescheid über die Termine. Und so. Genau, und vielleicht können wir auch nächste Folge sagen, okay, wie sieht's jetzt aus mit den Live-Dingern? Richtig. Ja? Genau. So ein Ding ist das. Ich wünsche euch, es ist schönes Wetter draußen. Montag geht's los mit schönem Wetter. Jetzt nähern wir uns langsam im Sommer. Ich wünsche euch, achso, und danke, Alter, ich habe Ende nächster Woche Angelscheinprüfung. Hoffentlich bestehe ich die. Ich muss noch ein paar Fischarten auswendig lernen. Scheiße. Die ist easy. Ja, guck, erklär mal gleich. Genau, ich wünsche euch eine allzeit gute Fahrt von meiner Seite aus und wir hören uns dann nächsten Sonntag auf jeden Fall und denkt dran, wir streamen immer live auf Twitch, ja, www.twitch, also twitch.tv/germantruckdriver ist meiner, ich bin immer sonntags 19 Uhr und der Rainer ist immer unter der Woche live beim LKW-Fahren zu sehen bei Twitch. Genau, immer ab 19 Uhr, montags bis freitags. Bitte schaltet auch mal bei unserem Livestream ein und dann könnt ihr auch live mit uns quatschen. Also bis dahin, gehabt euch wohl. Und danke fürs Zuhören und immer schön dem Podcast eine schöne Bewertung geben. Euer Kai ist raus. Bis denn. Ciao. Tschüss zusammen.